Kapitel 2 Zimmer und Frühstück. Unangemeldete Gäste begrüßen. A2 Hören Sie das Gespräch und lesen Sie mit. Was möchte der Gast? Geht das? Was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Wir möchten ein Doppelzimmer. Wie lange bleiben Sie? Eine Nacht. Augenblick bitte. Ja, das geht. Wir möchten das Zimmer gern sehen. Geht das? Ja, bitte. Kommen Sie. Füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus. Name, Adresse. Der Frühstücksraum ist dort rechts. Danke sehr. Gute Nacht.